Mittagspause, Frühstück, Lunch Break. Hört uns denn jemand nun endlich? Ja, hallo, ihr hört Radio Plau am Mittag in Leipzig. Heute soll es angeblich mal trocken bleiben. Und sieht ja gerade auch so aus ein bisschen. Temperaturen so um 25 Grad rum und Regen ist erst für Donnerstag wieder geplant. Das war ja auch erstmal genug Regen am Sonntag gestern, was sich auch ein bisschen auf die gestrige Demo des Unteilbar-Bündnisses ausgewirkt hat hier in Leipzig. Ungefähr 1500 Menschen trotzdem waren dann noch unterwegs unter Einhaltung der Covid-19-bedingten Abstandsregeln und haben demonstriert und sich dabei auch an einem symbolischen Band der Solidarität festgehalten. In Berlin sind bei diesen bundesweiten Kundgebungen ungefähr 20.000 Menschen für mehr Solidarität in der Krise und vielleicht aber auch nicht nur in dieser Covid-19-Krise, sondern in den Krisen, die uns ja weltweit zu schaffen machen, auf die Straßen gegangen. Also die Krise hat ja auch die USA noch weiter im Griff. Da gibt es weiterhin Demonstrationen. Da ist ja noch jemand ums Leben gekommen in Atlanta. Und die Demonstrationen und die Unruhen werden da weitergehen, solange da nicht ein bisschen was sich ändert in der Politik in den USA. Und ja, auch der Klimawandel ist nicht gestoppt und um all diese Krisen geht es, glaube ich, in diesem Unteilbar-Bündnis. Wir dokumentieren hier die gestrige Pressekonferenz dieses Bündnisses und natürlich hören wir auch ein bisschen Musik. Heute von der Gruppe Dispo aus Leipzig, die im April ihre erste Kassette mit wunderbarer Punk-Musik rausgebracht haben. Die Kassette heißt Rauchen macht Heroine abhängig und klingt so. Und danach ja die Pressekonferenz. Den Aktionstag, den das Bündnis Unteilbar unter dem Motto So geht solidarisch in Berlin, Leipzig, Hamburg und 7 weiteren Städten in Ost und West organisiert. Verantwortungsvoll und mit Abstand, mit Respekt auf der Straße, von den Fenstern, von den Balkonen und auch im Internet. Wir wünschen uns also, dass sich ein Band der Solidarität durch das Land zieht, weil wir gerechte Lösungen in und aus der Krise ja nur gemeinsam finden können und sie jetzt auch erstreiten müssen. Denn die Pandemie, die betrifft uns zwar alle, aber nicht alle gleich. Und wir wollen uns in diesen Zeiten nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern streiten in unserer Vielfalt und mit unserem Aufruf, in dem sich ja auch ganz konkrete Forderungen befinden, für eine solidarische und offene Gesellschaft. Ich freue mich deswegen ganz besonders, dass wir heute wichtige Expertinnen aus dem Unteilbar-Spektrum zu Wort kommen lassen, die sowohl unsere Vielfalt als auch die Forderungen und ihre Sichtweisen hier vorstellen werden. Das sind Ute Zillig aus dem Vorstand des Bundesverbandes der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, BFF, aus Berlin. Das sind Anne-Christine Tannhäuser von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, ISD-Bund aus Leipzig. Das ist weiter Christine Behle, stellvertretende Vorsitzende Verdi-Bundesvorstand aus Berlin und Professor Dr. Silke van Dijk, Professorin für politische Soziologie an der Universität in Jena. Und natürlich, und die wird auch gleich anfangen, Anna Spannenberg aus dem Sprecherinnen-Team von dem Bündnis Unteilbar. Wir haben uns das folgendermaßen vorgestellt heute. Wir werden zunächst hintereinander die Beiträge unserer Expertinnen hören und dann haben Sie die Möglichkeit, natürlich Fragen zu stellen. Sie können diese Fragen auch schon währenddessen entweder per E-Mail an die Adresse presse@unteilbar.org schicken oder Sie können die Fragen auch direkt in diese Kommentarspalte bei YouTube mit reinstellen. Wenn Sie die Fragen über YouTube, diese Kommentarspalte stellen, dann bitten wir Sie sehr, dass Sie Ihren Namen sagen und für welches Medium Sie da sind. Denn Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass wir hier Fragen nur von JournalistInnen beantworten wollen. Jetzt wünsche ich uns interessante Beiträge und gebe zunächst das Wort an Anna Spannenberg. Ja, schönen guten Tag auch von mir. Ich darf sozusagen nochmal für das ganze Bündnis sprechen und auch dazu aufrufen, für diesen Tag, für den Sonntag, den 14. Juni, das Band der Solidarität auf die Straßen zu bringen. Das wird hier in Berlin sein, das wird aber auch in Leipzig sein, in Passau, das wird in Chemnitz, in Blauen, in Hamburg, in Erfurt und möglicherweise auch noch kurz und knapp in anderen Städten, weil dieses Band der Solidarität, das haben wir schon seit 2018 arg geknüpft. Wir sind miteinander verbunden. Wie schon Franziska Nedelmann gerade sagte, diese Punkte, die uns auf die Straße 2018 verbunden haben oder gebracht haben, waren natürlich die Unteilbarkeit der Menschenrechte, die Unteilbarkeit der sozialen und ökonomischen Fragen, dafür einzutreten. Und diese Verbundenheit, die wir da auf die Straße gebracht haben und uns nicht gegeneinander ausspielen zu lassen, sondern das Gemeinsame immer wieder zu betonen und in Forderungen zu bringen, auch da, das wollen wir diesen Sonntag tun. Das heißt, die Verbundenheit, das Band der Solidarität weiterzuhalten, aber eben auch wieder zu bekräftigen, zu belasten dahin, dass wir sagen, es reicht, dass immer mehr die bestehenden Ungerechtigkeiten, die auch schon vor der Krise da waren, sich verschärfen und polarisieren. Und das eben in all den Situationen oder in all den Themenbereichen, die ich gerade genannt habe, sei es zu Menschenrechte, sei es zu den sozialen und politischen, ökonomischen Fragen, aber eben auch zu Klimagerechtigkeit. Dafür gehen wir auf die Straße. Wir werden das tun zwischen 14 und 15 Uhr, also eine Stunde lang, werden wir dieses Band sehr ausdrucksstark darstellen. In Berlin werden wir sozusagen 9 Kilometer dafür nutzen. Das heißt, vom Brandenburger Tor bis zum Hermannplatz wird sich dieses Band der Solidarität spannen mit einzelnen Themenblöcken. Das heißt, am Hermannplatz wird es den großen antirassistischen Block geben, wo sich verschiedenste Initiativen und Organisationen für das inhaltliche Programm verantwortlich fühlen und Menschen dazu einladen. Es wird den großen Klimablock am Brandenburger Tor geben und auch dazwischen verschiedenste Themen, sei es Feminismus, sei es Kinderrechte, sei es internationale Solidarität, aber eben auch der Bündnisblock von Unteilbar wird sich in der Nähe am Alexanderplatz befinden. All das finden Sie natürlich immer ganz aktuell bei uns in Social Media, auf der Webseite. Und das Stichwort Webseite ist da auch ganz gut, weil wir werden eine Stunde lang streamen. Das Programm, was es dort gibt, das wird inhaltliche Redebeiträge, das werden kulturelle Beiträge sein, aber natürlich auch aus all den anderen Städten einen Einblick, Stimmungen zu bekommen, Statements zu bekommen. Das ist eine Stunde lang im Netz hörbar, sehbar. Und dazu laden wir ein. Wir laden dazu ein, im Netz sich dem anzunehmen, dem zuzustimmen, gemeinsam auch, nicht sozusagen alleine vorm Rechner zu sitzen, sich mit den Nachbarschaften zusammentun, auf die Straße zu gehen, in anderen Orten und Städten, sei es zum benachbarten Kino zu gehen, was vielleicht in einer prekären Situation ist, um dort gemeinsam zu hören. Weil wir wissen zum einen natürlich auch, dass es nicht alle Menschen, die sich dem Unteilbar-Gedanken zugehörig und solidarisch erklären, dabei sein können. Und natürlich auch, weil wir in Zeiten der Pandemie leben, nehmen wir diese auch sehr ernst. Das heißt, wir achten sehr wohl darauf, keinen zurückzulassen, weil nicht alle demonstrieren können. Es wird sozusagen auch nicht eine große, große Massendemonstration sein. Trotzdem wird es das sein, weil sich viele Leute im Netz zuschalten können. Wir werden vor Ort auf den Abstand auch achten. Das heißt, wir gehen da ganz solidarisch miteinander um. Es wird Markierungen auf der Straße geben. Es werden Menschen einander ansprechen und darauf achten, dass der Abstand eingehalten wird. Wir werden Mundschutz tragen, selbstverständlich, um keine anderen Personen zu gefährden. Aber eben auch das Band der Solidarität, was uns verbindet, wird da in dem Fall zerschnitten werden, um diesen Abstand zueinander halten zu können. Vielleicht so viel dazu. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Ute Zillig vom Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Moment. Ja, das eigene Zuhause ist für viele Frauen viel zu oft gerade kein sicherer Ort. Ob sexualisierte Gewalt oder Gewalt in der Partnerschaft, geschlechtsspezifische Gewalt, war bereits vor der Covid-19-Pandemie ein gravierendes gesellschaftliches Problem. Und mit der Corona-Krise verschärft sich der Alltag von Frauen, die Gewalt in ihrem Zuhause erleben, jetzt noch einmal ganz erheblich. Das Gewaltrisiko steigt. Sich bei anderen Menschen oder auch bei Unterstützungseinrichtungen Hilfe zu holen, das ist in dieser Krisensituation sehr viel schwieriger. Und auch Verletzungen oder auch ganz allgemein die Unterstützungsbedarfe von Betroffenen fallen dem sozialen Umfeld im Moment weniger auf. Als Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe betonen wir jedoch, der Coronavirus ist ganz sicher nicht die Ursache von geschlechtsspezifischer Gewalt. Geschlechtsspezifische Gewalt ist vielmehr ein strukturelles, ein gesellschaftliches Problem und hängt mit ungleichen Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern und mit patriarchalen Vorstellungen von Männlichkeit zusammen. Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe treten täglich dafür ein, dass alle Frauen und Mädchen frei von Bedrohung und Diskriminierung, frei von Gewalt leben können. Auch trans- und intergeschlechtliche Menschen erleben Gewalt aufgrund ihres Geschlechts. Was braucht es aus Sicht des BFFs? Ja, eine Verwirklichung des Rechts einer jeden Frau, eines jeden Kindes, einer jeden Person auf ein Leben ohne Gewalt. Und dafür benötigen wir natürlich ein flächendeckendes und ausreichend finanziertes Unterstützungssystem für Betroffene. Das reicht aber nicht. Wir brauchen darüber hinaus tiefgreifende soziale Veränderungen. Für eine geschlechtergerechtere Gesellschaft müssen wir die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern in Frage stellen, in der Familie, am Arbeitsplatz und auch an vielen anderen Orten. Und warum ist der BFF aktiv im Unteilbar-Bündnis? Nun, die Praxis in den Mitgliedseinrichtungen des Bundesverbands, die zeigt, Gewalt gegen Frauen ist sehr eng verknüpft mit vielen anderen gesellschaftlichen Problemen, die sich in der aktuellen Krise noch einmal zuspitzen. Gewaltbetroffene Frauen leben zum Beispiel in Einrichtungen der Behindertenhilfe und haben mit noch ganz anderen gesellschaftlichen Barrieren zu kämpfen. Gewaltbetroffene Frauen leben in Sammelunterkünften für Geflüchtete. Der Schutz der eigenen Gesundheit und ein Leben in Sicherheit sind hier oft meilenweit entfernt. Gewaltbetroffene Frauen haben es tagtäglich mit rassistischer Diskriminierung und Gewalt zu tun. Hier muss sich dringend etwas ändern. Gewaltbetroffene Frauen leben in sehr prekären Armutslagen. Sie wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Sie leben ohne sicheren Aufenthaltsstatus. Sie leben ohne festen Wohnsitz. Und viele gewaltbetroffene Frauen erreichen das Hilfesystem in Deutschland erst gar nicht, weil ihnen das Recht auf ein Leben in Sicherheit bereits an den EU-Außengrenzen verwehrt wird. Unsere Erfahrungen in den Fachberatungsstellen zeigen also die komplexen Problemlagen, in denen sich gewaltbetroffene Frauen befinden. Und vor allem machen sie den Bedarf an sozialem Zusammenhalt und gesellschaftlicher Veränderung deutlich. Und eben deshalb rufen wir als Teil des Unteilbar-Bündnisses am Sonntag zu den verschiedenen Aktivitäten unter dem Motto »So geht solidarisch auf«. Vielen Dank. Einen schönen guten Tag, ein herzliches und gleichzeitig kämpferisches Hallo auch von mir. Mein Name ist Anne-Christine Tannhäuser, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Lokalgruppe Leipzig. Schwarze Selbstorganisationen und postmigrantische Initiativen fordern schon seit langer Zeit mehr Gerechtigkeit und Abbau von rassistischer Diskriminierung durch konkrete politische Maßnahmen. Und ich freue mich immens, dass Unteilbar unsere Stimmen am Wochenende mit einem Band der Solidarität noch mehr verstärken wird. Und diese Verstärkung ist notwendig. Ich bin super zufrieden in dem Aufruf, wenn Sie den gelesen haben, mehrere antirassistische Forderungen zu finden. Gleiche Rechte und Schutzbedingungen für alle Arbeiterinnen, unabhängig davon, welchen Pass sie haben. Denn es kann nicht sein, dass während einer Pandemie Erntehelferinnen unter menschenunwürdigen Bedingungen zusammengepfercht arbeiten, mit einem ausländischen Pass, nur um die deutsche Landwirtschaft, der deutschen Landwirtschaft keine Verluste zu beschweren. Wir brauchen eine kostenlose Gesundheitsversorgung für alle, unabhängig davon, seit wann man im Land ist. Es kann nicht sein, dass geflüchtete Menschen, die Gewalterfahrung gemacht haben, sich über Umwege Behandlungsscheine bei Gesundheitsämtern holen müssen, um eine Akutbehandlung bekommen zu können und auf diesem Wege oft zusammenbrechen. Das ist einfach in einem so reichen Land wie unserem, ist das unwürdig. Wir brauchen sicheren, guten Wohnraum für alle. Wir brauchen menschenwürdigen Wohnraum. Man muss Menschen nicht in Flüchtlingsunterkünften zusammenfärchen. Man kann das dezentral machen. Und wenn wir als Unteilbar-Bündnis sagen, wir brauchen einen gesellschaftlichen Pakt gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsterrorismus, dann wird dieser Pakt sehr genau hinschauen, nämlich auch die Änderung von Strukturen fordern. Und genau auch an der Stelle, wo Strukturen sehr verfestigt sind. Death in Custody Germany hat recherchiert und seit 1990 gibt es tatsächlich 159 Todesopfer von Das sind alles schwarze Menschen und Menschen of Color, die in Polizeigewahrsam umgekommen sind. Das durch lebensgefährdenden Einsatz von Brechmitteln, durch Fixierungen, durch Polizeieinsätze, durch Polizeiarbeit in Gefängnissen. Das sind Vorkommnisse in Abschiebegefängnissen und auf Abschiebeflügen. Ein Beispiel dafür, das sind alles schockierende Beispiele, aber ein sehr bekanntes ist Uri Jalloh 2005 in Dessau, immer noch nicht aufgeklärt. Und wenn an dieser Stelle Polizeipräsidenten oder Innenminister keinen strukturellen Rassismus erkennen können oder wollen, dann muss ich ehrlich sagen, dann sind die Teil des Problems. Und ich denke, durch die Unteilbar-Demos werden mehr Menschen verstehen, dass es nicht ausreicht zu sagen, man sei gegen Rassismus. Ich hoffe viel ebenfalls, Kämpferische von Rassismus Betroffene in den Anti-Rap-Blöcken zu treffen am Wochenende, um auf weitere Notwendigkeiten hinzuweisen, um tatsächlich Gleichstellung unabhängig von Hautfarbe und Herkunft zu erreichen. Das sind ganz oft langere Forderungslisten, die wir verlesen, weil tatsächlich immens viel zu tun ist. Auf rassistische Beleidigungen und rassistisches Handeln müssen endlich Sanktionen folgen. Diese müssen gesetzlich verankert werden. Wir brauchen unabhängige Beschwerdestellen in verschiedenen Institutionen der Gesellschaft, zuallererst der Polizei, aber auch in Justiz, in der Schule, im Gesundheitswesen. Auf Bundesebene würde ich mir wünschen, und das ist eigentlich eine EU-Verpflichtung, dass endlich die EU-Gleichstellungsrichtlinie unterzeichnet wird, zu der sich Deutschland schon im Jahre 2000 unterzeichnet hat und nur teilweise im Allgemeinen Gleichstellungsgesetz umgesetzt ist. Wir brauchen wirksame Landesantidiskriminierungsgesetze, die im Dialog mit Selbstorganisationen kreiert werden. Wir müssen gesellschaftlich gemeinsam sorgen für die Sicherung des Kindeswohls aller Kinder, auch schwarze Kinder und Kinder of Color, die im Schulsystem zurzeit tatsächlich gefährdet sind durch Rassismus. Rassismus von anderen Schülerinnen, aber genauso auch von Rassismus von Lehrpersonal. Das heißt, wir brauchen Referate für Antidiskriminierung, zum Beispiel in den Kultusministerien. Wir brauchen breite Maßnahmen gegen Racial Profiling. Das haben ja auch die Black Lives Matter-Proteste am Wochenende sehr lautstark gefordert. Und auf Kommunen kann man genauso weitere Forderungen stellen. Das heißt, ich denke, durch Unteilbar wünsche ich mir, dass ein breiterer gesellschaftlicher Dialog beginnen kann über konkrete politische Maßnahmen jenseits von reinen Weltoffenheitsbekundungen und den so oft aus herkunftsdeutscher weißer Perspektive gedachten Integrationsplänen. Ja, ich bin Christine Behle von der Gewerkschaft Verdi, freue mich auch, heute hier teilnehmen zu können und würde natürlich gerne nochmal aus Gewerkschaftssicht ein paar Themen ansprechen. Innerhalb weniger Wochen hat die Corona-Pandemie unser gewohntes Leben und Arbeiten dramatisch verändert. Um die Ausbreitung des Virus zu bremsen, hat die Bundesregierung ja einen weitgehenden Stillstand des öffentlichen und auch des wirtschaftlichen Lebens verordnet. Jetzt wird dieser Stillstand wieder schrittweise aufgehoben. Doch wir wissen natürlich, dass weder das Virus verschwunden ist, noch gibt es einen Impfstoff oder überhaupt ein wirksames Medikament. Daher werden uns manche Beschränkungen länger begleiten, möglicherweise auch noch das nächste Jahr oder noch länger. Dieser Ausnahmezustand droht für viele von uns zur Normalität zu werden. Viele Beschäftigte haben Existenzängste, da ihre Betriebe und Einrichtungen noch immer geschlossen sind oder nur sehr eingeschränkt geöffnet werden können. Gleichzeitig gibt es eine ganze Reihe von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den Bereichen, die für die Aufrechterhaltung des Zusammenlebens unabdingbar sind. Die arbeiten am Limit und sind gleichzeitig Ansteckungsrisiken ausgesetzt. Diese Beschäftigten, in denen nicht nur in der Krise lebenswichtigen Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge und auch der privaten Dienstleistung machen eine hervorragende Arbeit. Ihnen ist zu verdanken, dass aus der Krise keine Katastrophe wurde und die Versorgung der Bevölkerung nicht zusammengebrochen ist. Auch wenn man, ich sag mal, beim Toilettenpapierkonsum von einigen Leuten das hätte denken können, ist es ja tatsächlich nicht gefallen. Was aber diese Beschäftigten angesichts der außerordentlichen Belastungen und Risiken nicht brauchen, sind schlechtere Arbeitsbedingungen durch längere Arbeitszeiten oder auch kürzere Ruhezeiten, wie sie die Covid-19-Arbeitszeitverordnungen jetzt erlauben und die für manche Arbeitgeber als Modell für eine neue Arbeitswelt stehen. Was die Beschäftigten in diesen Bereichen aber auch insgesamt brauchen, ist ein guter Arbeits- und Gesundheitsschutz. Deshalb gilt hier, Applaus alleine reicht nicht. Es braucht in diesen Bereichen dauerhafte Verbesserungen und hierfür müssen wir die Weichen jetzt stellen. Es geht aber auch um die Handlungsfähigkeit unseres Sozialstaates. Dieser hat sich in der Krise, meine ich jedenfalls, deutlich bewährt. Gleichzeitig hat die Krise aber auch gezeigt, dass dieser Sozialstaat und die öffentliche Daseinsvorsorge insgesamt drastisch unterfinanziert ist und hat aufgezeigt, wo die Lücken der sozialen Sicherungssysteme sind. Es stellt sich daher jetzt die Frage, was das für die Zukunft unseres Sozialstaates tatsächlich bedeutet. Wir stehen in den nächsten Monaten vor einer politischen Richtungsentscheidung. die üblichen Verdächtigen wie Arbeitgeberverbände oder wirtschaftsliberale Ökonomen oder konservative und liberale Politiker nehmen die krisenbedingten Haushaltsdefizite schon jetzt zum Anlass, eine Kürzung der Sozialausgaben und somit einen Rückbau des Sozialstaates zu fordern. Aus unserer Sicht braucht aber die Mehrheit der Bevölkerung nicht weniger, sondern mehr Sozialstaat. Und die Corona-Krise hat deutlich gemacht, wo dringend nachgebessert werden muss. Bei der Daseinsvorsorge auf dem Arbeitsmarkt und bei der sozialen Sicherung. Viele Bereiche der Daseinsvorsorge leiden unter Personalmangel, Investitionsstau, sind chronisch unterfinanziert. Ich will das nur an einem Beispiel deutlich machen. Die Beschäftigten in den Krankenhäusern zum Beispiel haben in der Krise viele Menschenleben gerettet. Innerhalb kurzer Zeit konnte die Zahl der Intensivbetten aufgestockt werden. Die herausragende Leistung, die wir hier erlebt haben und die wir ja alle beklatscht haben, darf aber nicht den Blick auf die Defizite verstellen. In den letzten Jahrzehnten verschlechterte die Ökonomisierung des Gesundheitswesens die Versorgungsqualität und die Arbeitsbedingungen. So fehlten gerade zu Beginn in der Corona-Krise Intensivbetten, Beatmungsgeräte, Pflegepersonal, Schutzkleidung und auch Desinfektionsmittel. Damit aber nicht genug. Die krisenbedingten Steuerausfälle und Mehrausgaben der Städte und Gemeinde bedrohen jetzt die Handlungsfähigkeit und somit auch die öffentliche Daseinsvorsorge. Und wenn wir auf den Stellenwert der Kommunen gucken, dann wissen wir, dass die Kommunen dafür verantwortlich sind, dass Kinder- und Jugendhilfe, soziale Fürsorge, Wohnungsbau, viele Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, auch öffentlicher Personennahverkehr überhaupt gewährleistet wird. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir in dieser Krise und darüber hinaus die Kommunen stärken und damit die öffentliche Daseinsvorsorge und dass dort die Kürzungen nicht Raum greifen, auch für die Zukunft hier gute Bedingungen gesichert werden. Es geht um viele Arbeitsplätze und es geht um gute Arbeitsbedingungen. Nur eine Zahl zu nennen, allein in der freien Wohlfahrt arbeiten mehr als 1,4 Millionen Menschen. Und deshalb muss eine zentrale Lehre aus der Corona-Krise aus unserer Sicht auch die Aufwertung der Daseinsvorsorge, der öffentlichen Güter und der sozialen Infrastrukturen sein. Wir streiten am 14.06. dafür, dass es eine ausreichende Finanzierung der kommunalen Unternehmen und der Kommunen an sich geht und auch der Daseinsvorsorge, aber auch, dass die Menschen, die so eine gute Leistung erbracht haben, nicht bestraft werden durch schlechtere Rahmenbedingungen, sondern dass sie ernsthaft, dauerhaft aufgewertet werden. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Silke van Dijk von der Universität Jena. Als Wissenschaftlerin, die sich schon lange mit verschiedenen Formen der sozialen Ungleichheit beschäftigt, aber eben sich immer auch dafür eingesetzt hat, verschiedene Ungleichheits- und Unterdrückungsverhältnisse zu überwinden, begreife ich mich als Teil des Unteilbar-Bündnisses und freue mich sehr, heute hier sprechen zu können. Es war eben schon angesprochen, dass Corona wie ein Brennglas bereits bestehende Ungleichheiten stärker und schärfer hat hervortreten lassen. Während am Anfang so ein bisschen der Tenor war, das Virus trifft alle gleich, haben dann doch die Diskussionen begonnen zu sehen, ne, es ist eben doch etwas anderes, ob ich in einem großen Haus mit Garten den Lockdown überdauere oder in einer kleinen Wohnung mit vielen Personen. Aber es sind nicht nur die ökonomischen und sozialen Ressourcen ungleich verteilt in der Bearbeitung der Krisenfolgen. Es stellt sich eine noch viel existenziellere Frage, um die es vielleicht doch manchmal auch zu wenig ging, nämlich wirklich, welche Leben zählen, welche Verletzlichkeiten werden geschützt? Dass Rassismus tötet, zeigt nicht nur Polizeigewalt gegen Schwarze oder auch die Situation in vielen Flüchtlingslagern, sondern eben auch die Verteilung der Corona-Toten. In den USA, um nur ein Beispiel zu nennen, ist die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu sterben, für Schwarze 2- bis 3-mal so hoch wie für Weiße. Um einen anderen Bereich anzugucken, auch in Deutschland, der Schutz des Lebens Hochaltriger ist mit zunehmender Dauer des Lockdowns diskutiert worden, sozusagen gegen die wirtschaftlichen Kosten, die dieser Schutz des alten Lebens erzeugt. Ganz zu schweigen von den vielen Diskussionen, die es darüber gab, ob man nicht die Alten isolieren könne, damit sich alle anderen wieder frei bewegen können. Aber was auch in der ganzen Debatte, wo eigentlich die Frage vom Schutz des Lebens in den Vordergrund getreten ist, absolut undiskutiert geblieben ist, ist, dass ein langes und gesundes Leben auch in Deutschland, auch in den reichsten Ländern der Welt eine Klassenfrage ist. Und zwar nicht erst durch das Virus, sondern auch im gesellschaftlichen Normalbetrieb. Wer in Deutschland bei den Männern weniger als 60% des Durchschnittseinkommens verdient, lebt ganze 10 Jahre kürzer als diejenigen, die sehr viel verdienen, die mehr als 150% des Durchschnittseinkommens haben. 10 Jahre Lebenszeit im Normalbetrieb ohne Virus. Wenn man sich dann noch anfängt vorzustellen, was das für eine Umverteilung von unten nach oben im Rentensystem ist, also die frühsterbenden Armen, könnte man sagen, finanzieren mit ihren Beiträgen die langen Leben der Wohlhabenderen. Aber auch die vielen die Vorerkrankungen, die so entscheidend sind für das Risiko, an Covid-19 zu erkranken und auch schwer zu erkranken, sind absolut ungleich verteilt. Doch über dieses Klassenprivileg, also über dieses Privileg, dass es ein langes und gesundes Leben nicht für alle gleichermaßen gibt, ist auch im Kontext der Krise nicht gesprochen worden. Und ich denke, so gibt solidarisch heißt, dieses Tabu zu brechen, zu zeigen, dass nicht nur die Krisen folgen, sondern allein schon sozusagen ein gesundes und langes Leben ein Privileg ist. Ein Privileg, das eben weder ein Klassenprivileg noch ein Privileg weißer sein sollte. Und ich denke, es ist eine zentrale Aufgabe, wenn wir sozusagen Bänder der Solidarität spannen, diese existenzielle Ungleichheit zum Thema zu machen. Christine Behle hat gerade schon einiges zur Frage des Gesundheitssystems gesagt. Und auch hier zeigt sich, dass Probleme, die bereits vorher da waren, im Kontext der Pandemie sichtbarer und drängender geworden, dass sie aber nicht durch das Virus entstanden sind. Nicht nur das Virus tötet, sondern die Bedingungen von Austerität, von Privatisierung und Ökonomisierung im Gesundheitssystem, die Situation, dass quasi Rentabilität und Kostendeckung an die Stelle der Sorge und des Gesundheitsschutzes getreten sind. Wir hatten die absurde Situation, vielleicht am offensichtlichsten im britischen Kontext mit dem Slogan Save Protect the NHS, also schützt sozusagen das nationale Gesundheitssystem. Aber auch hier einen Diskurs, dass man dachte, eigentlich sollte das Gesundheitssystem dafür da sein, die Menschen zu schützen und nicht sozusagen der Aufruf an die Menschen unter Bedingungen, in denen sozusagen die Gesundheitsversorgung systematisch reduziert worden ist im Sinne von Kostensenkung, die Menschen aufzufordern, das Gesundheitssystem zu schützen. Ich glaube, hier ist es immer wieder wichtig zu zeigen, das Virus war in dieser Hinsicht keine Naturkatastrophe, die von außen auf ein formidables Gesundheitssystem getroffen ist, sondern es handelt sich um eine soziale Krise, die eine Krise der Austerität ist, die Bedingungen geschaffen hat, unter denen das Virus gerade zum Beispiel auch in den Ländern Südeuropas erhebliche Todesraten erzeugt hat. Mein letzter Punkt ist eine Frage. Wir haben alle in den letzten Wochen wahnsinnig häufig das Wort systemrelevant oder Systemrelevanz gehört. In der Finanzkrise 2008 und in der Folge galten sozusagen als systemrelevant vor allem ökonomische Institutionen, Banken und bestimmte Produktionssektoren. Das hat sich tatsächlich in der Corona-Pandemie geändert. Unter Systemrelevanz wird im Moment ein wesentlich breiteres Spektrum grundlegender Infrastrukturen, Güter und Tätigkeiten diskutiert. Also von der Gesundheit bis hin zur Lebensmittelversorgung, von der Pflege bis zur Müllentsorgung stehen plötzlich Bereiche der sogenannten lebensdienlichen Ökonomie, also Bereiche sozusagen, die für die Reproduktion des Lebens und der Gesellschaft verantwortlich sind, in neuer Weise zur Debatte. Und das ist total wichtig, denn damit treten Bereiche, die wenig Aufmerksamkeit, wenig Öffentlichkeit normalerweise bekommen, in denen vorrangig Frauen arbeiten, in denen häufig prekäre oder gänzlich unbezahlte Bedingungen existieren, stärker in den Fokus. Jetzt ist natürlich die Situation, dass mehr passieren muss als bislang, sozusagen Würdigung, Anerkennung und Applaus, nämlich dass die Frage ist, wie sich diese neue Sichtbarkeit, sicherlich auch die neue Wertschätzung, wie die sich übersetzt in strukturelle Veränderungen und Reformen. Das sind natürlich verbesserte Arbeitsbedingungen und Löhne. Das ist eine Umverteilung unbezahlter Sorgearbeit. Aber ich denke, dass da tatsächlich eigentlich finde ich es schwierig, wenn man immer sagt, die Krise ist natürlich eine Chance. Das ist sie in ganz vielen Bereichen nicht. Sie ist erstmal für ganz viele Menschen eine Bedrohung. Aber diese Idee von Systemrelevanz, ich glaube, da hat sich ein Fenster geöffnet, daran ansetzen zu können und zu zeigen, systemrelevant sind die Bereiche, die den Menschen dienen und nicht die Bereiche, die Profite versprechen. Und ein allerletzter Punkt, eine solche Perspektive auf Systemrelevanz als eine den Menschen dienliche Ökonomie und Alltagskultur kann natürlich nur eine klimagerechte sein. Denn wenn wir sozusagen eine Solidarität, ein solidarisches Band für alle, ist darauf angewiesen, dass die Lebensgrundlagen nicht systematisch zerstört werden. Das bedeutet, dass die Bearbeitung von Krisenfolgen, sei es in Konjunkturpaketen und durch andere Maßnahmen, eben nicht eine Rolle rückwärts in der Klima- und der Umweltpolitik sein darf. Und das heißt eben auch, dass wenn Staaten, und das beobachten wir ja durchaus in verschiedenen Bereichen gerade, einsteigen, um Unternehmen oder ganze Branchen zu retten, Stichwort Lufthansa, dann sollte der Staat kein stiller, sondern ein sehr lauter Teilhaber sein, der genau auf solche Fragen der sozialen Gerechtigkeit und der Klimagerechtigkeit achtet. Vielen Dank. Ja, ich danke euch sehr, sehr herzlich für eure Beiträge. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu erörtern. Bisher ist bei uns eine Frage angekommen. Bitte an alle, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die doch jetzt, während wir uns schon mal mit der ersten beschäftigen. Eine Frage vom RBB, inwiefern der Rassismus anlässlich der aktuellen Ereignisse eine besondere Rolle für den Aktionstag spielt. Ich würde jetzt naturgemäß erstmal die Frage an Anna Spangenberg abgeben vom Bündnis Unteilbar und bitte aber auch euch andere, euch zu melden bei mir, wenn ihr dazu auch noch Ausführungen machen wollt. Danke. Ja, das Thema Rassismus ist in unserem Bündnis, im Unteilbar-Bündnis, schon immer ein ganz starkes Thema gewesen, sich dagegen zu engagieren. Wir haben schon gleich 2018 zusammengefunden und darauf hingewiesen, dass der Rechtsruck in Deutschland, aber eben auch in Europa, unsere solidarische und offene Gesellschaft, unser Projekt bedroht. Wir sind auf die Straße gegangen in Dresden vor der Landtagswahl, genau auch aus diesem Grund, um uns unteilbar gegen Rassismus, unteilbar gegen Antisemitismus und Rechtsterrorismus zu stellen, weil es sehr wahrscheinlich aussah, dass es dort schon den Tabubruch hätte geben können, dass es eine Regierungsbeteiligung ergeben könnte mit der AfD, weil sie so stark wird. Wir sind dieses Jahr in Erfurt auf die Straße gegangen. Dort gab es den Tabubruch mit der Wahl des Ministerpräsidenten Kemmerich von der FDP. Wir sind dorthin gegangen und haben gemeinsam als Bündnis Unteilbar auf der Straße Position gegen diesen Rechtsruck, gegen Rassismus bezogen. Auch, ich darf nur erinnern, der Anschlag in Halle auf die Synagoge, auch da haben wir uns sehr entschieden, ganz unteilbar gegen Antisemitismus auf die Straße begeben und in unseren Organisationen dagegen gearbeitet. Das werden wir aus dem aktuellen Anlass, so aktuell ist der gar nicht, also weil dieses Thema Rassismus begleitet uns, die Kämpfe zum Thema Gerechtigkeit für eine so offene und solidarische Gesellschaft alltäglich führen, auch alltäglich. Unterschiedlich, es betrifft nicht alle gleich, aber es betrifft uns alle gleich, diese Debatte in der Gesellschaft zu führen und am Sonntag, also am Aktionstag mit dem Titel »So geht solidarisch«, werden wir uns solidarisch verhalten, indem wir in Solidarity with Black Lives Matter auf der Straße im Netz dies bekunden. Vielen Dank, Anna. Ich habe jetzt erstmal keine weitere Frage. Gut, dann gebe ich jetzt hier weiter an Anne-Christine. Danke. Genau, zu der Frage würde ich auch noch gerne ergänzen, dass wir bei der Unteilbar-Demo in Leipzig Anne-Christine, entschuldige, jetzt hat man dich gehört. Ich schalte mich wieder stumm. Danke. Okay. Technik. Ich wollte noch betonen, dass bei der Unteilbar-Demonstration, bei dem Band der Solidarität sehr breit zu einer antirassistischen Menschenkette aufgerufen wurde. Wir planen da sehr groß. Wir sind großteils in der Organisation BIPOCs, das heißt Black Indigenous People of Color, also von Rassismus betroffene Menschen, die dazu zusammen organisieren und sozusagen von dem Bündnis mit Struktur und mit Rückenwind und mit Presse demnach unterstützt werden. Denn es ist vollkommen klar, dass diese Pandemie zurzeit, die lässt zum Beispiel sehr stark anti-asiatischen Rassismus hervortreten. Ja, dass jetzt plötzlich eine weltweite Pandemie als China-Virus gebrandet wird von vielen Tageszeitungen, das hat für Menschen, die asiatisch gelesen haben, werden einfach hässlich schrecklichste Konsequenzen in ihrem Alltag, dass sie in Bussen nicht mitgenommen werden, dass sie in Restaurants nicht bedient werden, dass sie als Virusträger beschimpft werden. Und das sind alles typische Formen von Rassismus. Und ich sage absichtlich, lässt anti-asiatischen Rassismus hervortreten und nicht entstehen. Denn dieser Rassismus ist die ganze Zeit Teil unserer Gesellschaft hier mitten in Deutschland, der sich zu gewissen Ereignissen Bahn bricht einfach. Ja? Und ich glaube, das ist mir wichtig, dass das Leute verstehen, dass der schon seit Jahrhunderten Teil unserer Gesellschaft ist und es langsam Zeit wird, zusammen vereint, diesen Rassismus, der in unserer Gesellschaft prävalent ist, Stück für Stück wieder zu verlernen. Aktiv. Dann wissen wir natürlich auch, dass die Menschen mit Fluchterfahrung oft zentral untergebracht sind, also im Alltagsjargon in Flüchtlingsheimen. Was bedeutet, da herrscht natürlich ein riesen Corona-Risiko, da sind Menschen ja auf engstem Raum mit Gemeinschaftswaschräumen und es ist, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, nochmal viel lauter zu fordern, Schluss mit Sammelunterkünften, jeder hat das Recht auf Wohnungen, wir können Menschen aufgrund ihres Passes und aufgrund ihrer schrecklichen Fluchterfahrung nicht länger dazu verdonnern, wie Objekte in einem Lager unterzubringen. Dann finde ich es natürlich super, dass Unteilbar sich sehr mit der Black Lives Matter Bewegung solidarisiert, die ja aufgrund von rassistischer Polizeigewalt in den USA entstanden ist. Aber diese Gewalt findet natürlich genau hier in Deutschland auch statt, genau wie das, wie diese verdachtsunabhängigen Kontrollen, das sogenannte Racial Profiling. Jeder schwarze Mensch oder Mensch of Color, vor allem Männer, kennen ständige Polizeikontrollen ohne jeglichen Verdacht. Ein Freund von mir hat da mal eine Strichliste geführt. Für ihn ist es so alle 10 Wochen, das sind Schauspieler und Musiker übrigens, einfach in seinem täglichen Leben. Also das sind erniedrigende Drogenkontrollen, Ausweiskontrollen, das sind Polizeimaßnahmen, die einem permanent aufzeigen, inmitten unserer Gesellschaft, du bist gefährlich, du bist kriminell, wir vertrauen dir nicht. Statt dich zu schützen, stellen wir dich unter Generalverdacht. Und die Polizei kann dies bequem abstreiten, denn schließlich wird darüber keine offizielle Statistik geführt. Aber was ist denn mit den ganzen Verstrickungen der Frankfurter Polizei, zum Beispiel an den rassistischen Morddrohungen gegen die NSU-Rechtsanwältin Seda Bayzai Yildiz? Was ist denn mit den verschlossenen NSU-Akten? Was ist mit den ganzen rechten Chatgruppen unter Polizeibeamtinnen? Wieso verschwinden Polizeiwaffen und Munition und tauchen bei rechtsextremen Gruppen wieder auf? Ich glaube, das sind eine ganze Menge Fragen und ich würde als Antwort gern von der deutschen Polizei tatsächlich einen validen und danach umzusetzenden Maßnahmenkatalog gegen strukturellen Rassismus innerhalb dieser Institution sehen. Vielen Dank, Anne-Christine, nochmal für deinen deutlichen Beitrag. Wir haben noch eine weitere Frage bekommen. Das ist eine Frage des Deutschlandfunks, die nochmal sagt, wir finden das zentrale Thema des Aktionstages nicht so richtig greifbar. Was ist eigentlich hier der zentrale Punkt? Und bitten dort nochmal um Erläuterungen. Ich würde auch hier zunächst mal an Anna Spangenberg weitergeben und euch andere bitten, auch euch zu melden, wenn ihr danach noch was sagen wollt. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Hat man mich? Ja. Ja. Wir haben jetzt hier schon mehrere Minuten verschiedenste Aspekte gehört, warum und wer auf die Straße das Band der Solidarität aufnehmen wird. Wir stellen das Thema Menschenrechte, die sozialen und ökonomischen Gerechtigkeit sowie auch die Klimagerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit sehr zentral in unserem Unteilbar-Bündnis in die Mitte, weil das ist sozusagen die Kämpfe, dort miteinander zu führen, wird uns in eine offene und solidarische Gesellschaft führen können, nur wenn wir alle Themen sozusagen miteinander das Gemeinsame darin finden. Und gerade durch die Krise, und wir haben das heute mehrfach hier gehört, deswegen gehen wir auf die Straße, um das Band der Solidarität wieder zu bekräftigen, wird sozusagen so sichtbar, diese bestehenden Ungerechtigkeiten, die wir hier in unserer Gesellschaft haben, werden sichtbar. Das werden wir sozusagen am Sonntag auf die Straße bringen. Als vielleicht ein Beispiel, wenn ich jetzt rausnehme, das Beispiel Seebrücke, also sprich das Thema Migration bedeutet das ja. Und wenn man an Seebrücke denkt, dann weiß man natürlich zum einen, dass sehr stark darauf aufmerksam machen, auf die Situation der Geflüchteten an den EU-Außengrenzen, wie aber auch auf die Seenotrettung ihrer Themen. Aber was es ja ganz deutlich heißt, das Thema Seebrücke, was sichere Häfen in Kommunen in ganz Deutschland bedeutet, heißt einen demokratischen Prozess mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Kommunen zu führen, sich auf einen langen Atem einzustellen, um solidarisch miteinander Integration und zu ermöglichen. Das heißt also, auch da finden wir das Thema Rassismus zum einen wieder, was ist natürlich, weil wir brauchen diese gesellschaftliche Debatte. Es geht aber auch ganz stark darum, dass wir Sozialstaat und das Migrationsthema nicht gegeneinander ausspielen. Das werden wir am Sonntag auf die Straße bringen. Ja, dann wollte Ute auch noch was zu der Frage sagen. Ich gebe das Wort gerne an Ute. Ich wollte eigentlich zu der vorherigen Frage was sagen, ganz kurz vielleicht auch zu dieser. Ich denke, es ist vielleicht ja teilweise schwer für Medien, ich sag mal sowas wie die Gleichzeitigkeit von gesellschaftlichen Problemen abzudecken. Aber genau das habe ich eigentlich zum Beispiel versucht, in meinem Eingangsstatement deutlich zu machen, aus Sicht jetzt der Perspektive des Themas Gewalt gegen Frauen. Ich kann über das Thema Geschlechtergerechtigkeit an der Stelle oder über das Thema Gewalt gegen Frauen nicht so sprechen, also nicht sprechen ohne die Rassismuserfahrungen, die eben auch da sind bei den Frauen, die Gewalt betroffen sind von sexualisierter Gewalt oder Partnerschaftsgewalt, zu schweigen. Das ist auch für den BFF untrennbar miteinander verknüpft und deswegen überschneiden sich diese Kämpfe in dem Moment, wo sie eben in Richtung einer freien und offenen Gesellschaft gehen, wo sie einen solidarischen Charakter haben und so etwas wie einen emanzipatorischen Gehalt, sag ich mal, also zu freieren, gerechteren Verhältnissen führen sollen. Dem BFF, und damit komme ich nochmal zu der ersten Frage, dem BFF ist es sehr, sehr wichtig, dass das Unteilbar-Bündnis, aber überhaupt unsere politischen Auseinandersetzungen immer wieder ganz dezidiert auch Bündnisse eingehen mit antirassistischen Initiativen, weil diese Themen eben untrennbar miteinander verknüpft sind und gerade auch in der aktuellen Zeit wir das sehr wichtig sehen, uns auch da immer wieder miteinander zu positionieren, weil gerade rechtspopulistische oder auch rechtsextreme Bewegungen das Thema Gewalt gegen Frauen versuchen zu instrumentalisieren oder versuchen für sich zu vereinnahmen. Und das zeigt jetzt vielleicht das aktuelle Bündnis nochmal hoffentlich, dass es eben gerade in dem Moment, wo wir sagen, wir möchten in eine freie, solidarische Gesellschaft, was ist eigentlich unser Ziel in unseren politischen Bewegungen, eben doch sehr wichtig ist, die verschiedenen gesellschaftlichen Probleme, die verschiedenen sozialen Probleme da miteinander zu denken. Und das ist komplex. Möglicherweise an Punkten auch wenig greifbar, aber genau deshalb so wichtig. Vielen Dank, Ute, für diese sehr einen klaren und deutlichen Erläuterung, warum wir unsere Kämpfe zusammenführen müssen. Wir haben jetzt keine weiteren Fragen bekommen. Insofern würde ich die Runde jetzt schließen, aber natürlich alle nochmal darauf hinweisen, dass sich aktuelle Informationen, wie es auch in den einzelnen Städten aussehen wird, immer auf der Homepage unter unteilbar.org finden und für die Presse natürlich unter unteilbar.org/presse. Also zögern Sie nicht, da immer mal wieder rauf zu gucken. Hier ändert sich auch jeden Tag noch viel und es sind auch in den Städten da die Planungen noch am Laufen. Bleibt mir also Ihnen und euch ganz besonders zu danken, dass Sie heute die Zeit sich genommen haben, sich dem Thema zu widmen. Und ich freue mich, wenn wir uns alle am 14. Juni um 14 Uhr am Band der Solidarität, wo auch immer, wiederfinden. Dankeschön. Ja, das war auch schon wieder diese Mittagspause hier im Programm von Radio Plau. Gleich geht's weiter mit dem Mittagsmagazin, das wir von Radio Korax übernehmen. Und dann geht's weiter mit Radio Plau. Alles Nähere unter radioplau.de. Da könnt ihr es auch nachhören. Thank you. A This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine. I thought maybe Mama would come looking for me. I'm not sure what was happening, but if I do recall, I could hear Mama screaming his name in a defeated kind of lovesickness as I ran. I was so scared, but I knew they would find me. I'd never been so hungry. Daddy taught me how to fashion a knife out of a stick, and I tried to catch me a rabbit, but that old rabbit was faster than me. One day I came out of the clearing and I started exploring the edges of the woods, and there was this oddly covered plate. I pulled back the fabric and it was dripping with gravy and biscuits and grits and fatback. I knew it might be a trap, but my stomach defied me and it became routine. Each day it would be set further out of reach, and each day I would inch a bit closer towards home, a new home, home, a new home, home, a new home. I am a child of the wind. Even Daddy said so. We used to race and I would always win, and he'd say, run baby, run, run like the wind. That's it, the wind. Memory is the most unusual thing. One day, I never knew how they found me in those woods, but their love drew me close somehow. I never saw Mama again, and I somehow knew that Daddy had walked on. Many years later, I had heard that Mama had died in the asylum. It hurt me so. I prayed she wasn't taken in her lonesomeness. Those hooded bastards beat her senseless to the point where she could not remember their transgressions. That's good, I suppose. I am a child of the wind, even Daddy said so. We used to race and I would always win. And he'd say, run, baby, run, run like the wind. That's it, the wind. Memory is the most unusual thing. Someday, as the evening shades are drawn and this day comes to an end, I am reminded that the shades of life are being drawn with me. My physical windows will soon be darkened. As I sit here and try and write, my mind has gone many places. I am not the person I have been. Well, things could be worse. It's so long for now. Forgive us, we pray. Forgive us, we pray. Forgive us, we pray. I am a child of the wind, even Daddy said so. We used to race and I would always win. And he'd say, run, baby, run, run like that wind. That's it, the wind. Memory is the most unusual thing. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.